Как вам нравится ваш номер? Wie gefällt Ihnen Ihr Zimmer? Вы им довольны? Sind Sie damit zufrieden? Он светлый и теплый. Es ist hell und warm. Мне он очень нравится. Es gefällt mir gut. Я очень доволен. Ich bin sehr zufrieden.